Erster eine sanfte Antwort beruhigt die Wut. Aber ein hartes Wort macht Menschen zornig. Zweiter kluge Menschen sagen gute Dinge. Dumme Menschen sagen nur dummes Zeug. Dritter Gott sieht alles an jedem Ort. Er beobachtet die bösen und die guten Menschen. Vierter freundliche Worte geben neues Leben. Aber lügenhafte Worte machen das Herz traurig. Fünfter ein dummer Mensch hört nicht auf seinen Vater. Ein kluger Mensch lernt aus Kritik. Sechster im Haus von guten Menschen gibt es viel. Aber böse Menschen haben Probleme mit ihrem Geld. Siebter kluge Menschen teilen ihr Wissen. Dumme Menschen denken nicht richtig nach. Achter Gott mag die Opfer von bösen Menschen nicht. Er hört gerne die Gebete von guten Menschen. Neunter Gott hasst den Weg der bösen Menschen. Er liebt Menschen, die das Richtige tun. Zehnter wer den richtigen Weg verlässt, bekommt Strafe. Wer keine Kritik mag, wird sterben. Elfter Gott kennt die Welt der Toten. Er kennt auch die Gedanken aller Menschen. Zwölfter ein stolzer Mensch mag keine Kritik. Er geht nicht zu klugen Menschen. Dreizehnter ein frohes Herz macht ein schönes Gesicht. Aber Traurigkeit macht den Geist schwach. Vierzehnter ein kluger Mensch will mehr lernen. Ein dummer Mensch beschäftigt sich mit Unsinn. Fünfzehnter ein armer Mensch hat oft schwere Tage. Ein fröhlicher Mensch feiert immer ein Fest. Sechzehnter es ist besser, wenig zu haben und Gott zu ehren. Viel Geld mit viel Unruhe ist schlecht. Siebzehnter ein einfaches Essen mit Liebe ist besser als Fleisch mit Hass. Achtzehnter ein wütender Mann macht Streit. Ein geduldiger Mann macht Frieden. Neunzehnter der Weg eines faulen Menschen ist voller Dornen. Der Weg eines guten Menschen ist frei. Zwanzigster ein kluger Sohn macht seinen Vater froh. Ein dummer Mensch respektiert seine Mutter nicht. Einundzwanzigster ein dummer Mensch freut sich über Unsinn. Ein kluger Mensch geht den geraden Weg. 22. Ohne Beratung scheitern Pläne. Mit vielen Beratern haben Pläne Erfolg. 23. Ein Mensch freut sich über eine gute Antwort. Ein Wort zur richtigen Zeit ist sehr gut. 24. Der Weg des Klugen führt nach oben zum Leben. So entkommt er dem Tod. 25. Gott zerstört das Haus der Stolzen. Aber er schützt das Land der Witwen. 26. Gott hasst böse Gedanken. Aber freundliche Worte gefallen ihm. 27. Wer gierig nach Geld ist, schadet seiner Familie. Wer keine Bestechung annimmt, wird leben. 28. Ein guter Mensch denkt vor der Antwort nach. Ein böser Mensch sagt schnell böse Dinge. 29. Gott ist weit weg von bösen Menschen. Er hört die Gebete der guten Menschen. 30. Ein freundlicher Blick macht das Herz froh. Gute Nachrichten machen den Körper stark. 31. Wer auf gute Warnungen hört, gehört zu den Klugen. 32. Wer nicht lernen will, schadet sich selbst. Wer auf Kritik hört, bekommt Verstand. 33. Wer Gott ehrt, lernt Weisheit. Zuerst kommt Bescheidenheit, dann kommt Ehre.